Bin ich still und in Gedanken, bin ich traurig, han ich Sorg. Werd der Daruch ja nix fluppen, denk mir, hey, könnt mir nicht durch. Bliedet düster, bliedet Tränen, ist die Sonne noch nicht zu sehen. Seit ich stell mich in ne Hüchsie, am in Ehefantasie. Du sind Tröte und Fiole, du sind Stämmen in Harmonie, die dann spielen und dann singen, die geliebte Melodie, die mich trage durch die Wolke, durch das Land von Fantasie, wo ich fänge besser Leben mit ein Lebensmelodie. Fänge besser Leben mit den Lebensmelodie. Ja, dann denk ich an mein Jugend, an mein schönste Gingerzeit, an die Mam, die mich verwähnet, wo mir hin noch kriegt. An de Heimat, wo ich spielet, an wo ends mi Bettje stumm. An de Mann, die mi Bettje wehet, an dann stelle Liedje so. Du sind Tröte und Viole, du sind Stämmen in Harmonie, die dann spielen und dann singen. Durch die Wolke, durch ein Land von Fantasie, wo ich fänge besser Leben mit den Lebensmelodie, wo ich fänge besser Leben mit den Lebensmelodie. Ist dann heide Zeit für Jange, ist die Stund dann für mich do. Han ich heide manje Stange, in mein Heimat geh ich roh. Rüft der Herrjot mich no bove, schüf den dicke Wolk ob sie. Hör ich Tröte an Viole, Land von Fried an Harmonie. Du sind Tröte und Viole, du sind Stämmen in Harmonie, die dann spielen.